Was glaubt sie wohl, wer sie ist? Die Kleine hat sich mit dem falschen Mann angelegt. Du hast verdammt recht. Keiner sagt Nein zu Gaston. Abgewiesen, zurückgestoßen, öffentlich gedemütigt. Das ist mehr, als ich ertragen kann. Mehr Bier? Wofür? Da hilft gar nichts. Ich bin entehrt. Wer, du? Niemals! Gaston, du musst dich zusammenreißen. Du siehst ja heute ganz schlecht aus, Gaston. Völlig am Boden zerstört. Jeder wird hier gern wie du sein, Gaston, wenn deine Faust er auch spürt. Hier wird kein Mann so sehr bewundert wie du, bist jedermanns bester Freund. Hier bei uns bist du der größte Filou, und hier weiß alle Welt doch den Grund. Wer ist schick wie Gaston? Wer ist flink wie Gaston? Wessen Hals ist so unglaublich dick wie Gastons? Hier ist kein Mann so überaus männlich, redlich, solid, tadellos. Frag nur nach und man sagt dir, den kenn ich. Und sein Kumpel zu sein, finde ich ganz famos. Niemals war wie Gaston, der so in wie Gaston. Keiner hat so ein Grübchen im Kinn wie Gaston. Ja, ich Prachtexemplar, ich bin furchterregend. Das ist ein Fan, der Gaston. Ruf 5, Ruf 8 und 10 mit dem. Gaston ist der Beste, die anderen ein keinen, der so kräftig beißt wie Gaston. Keine Saft ist so stämmig. Und mein Bizeps ist ganz wunderbar. Und kein Gramm an ihm klapprig und kränklich. Genau, und seht meinen Körper, er strotzt voller Haar. Keinen Trick wie Gaston, ist mehr Witz wie Gaston. In dem Spuckwettkampf keiner so spuckt wie Gaston. Ja, ich spucke ganz hemmungslos in die Gegend. Puh. 10 Punkte, Gaston! Als Knabe, da hab ich mir 4 Dutzend Eier am Morgen zur Stärkung verpasst. Als Mann esse ich jetzt über 5 Dutzend Eier und jetzt bin ich so groß wie ein Mast. Thank you. Box der Gaston. Und für mich sind Geweihe die Eier.